Der irische Schauspieler Richard Harris, 1968 als Sänger zweier von Jimmy Webb geschriebener und produzierter Alben. The Yard Went On Forever aus dem gleichnamigen zweiten Album, danach eben Paper Chase aus dem ersten A Tram Shining. Das war auch die LP mit MacArthur Park darauf. Jetzt mal wieder andere Interpreten von Jimmy Webb Songs. Zuerst David Crosby, genau der von den Byrds oder Crosby, Stills, Nash & Young. Der hat ja im Laufe seiner langen Karriere auch immer mal Soloalben veröffentlicht. 1993 beispielsweise Thousand Roads. Und unter den 10 Songs befand sich auch einer von Jimmy Webb, Too Young to Die. Danach dann mit Brian Wilson noch eine ganz bekannte Stimme. Und zwar singt er im Hintergrund zu Linda Ronstadt, erst aber David Crosby.